Ein solches Modell gesellschaftlicher Komplexität wirkt erwartungsgemäß in tropischen Wäldern ein wenig deplatziert. Denn hier können weite Felder mit einheitlichen Nutzpflanzen, Weidetiere und dichte, in die Höhe gebaute Siedlungen zu einer drastischen Waldzerstörung und in der Folge zu Bodenerosion sowie schließlich zu Hungersnot und gesellschaftlichem Zerfall führen. Die Folge? Wo solche scheinbar kompakten Städte in den Tropen nachgewiesen wurden, beispielsweise in den Gebieten der klassischen Maya im Südosten Mexikos sowie in Guatemala, Belize, dem Westen von Honduras und in El Salvador, unterstellten Wissenschaftler in der Regel das Schlimmste. Dass diese Menschen sich in der Landwirtschaft auf wenige Nutzpflanzen konzentrierten und damit ihre tropische Waldlandschaft letztlich überlasteten, was zum Niedergang, zum Sturz von Herrschern und letztlich zur Aufgabe der Siedlungen führte. Das städtische Leben der Maya begann um 800 vor Christus in der sogenannten vorklassischen Periode. Städte, steinerne Monumentalarchitektur und Schrift entwickelten sich nach und nach in bestimmten politischen Zentren, an deren Spitze Könige standen. Zur Ernährung dienten die nord- und mittelamerikanischen Grundnahrungsmittel Mais, Bohnen und Kürbisse. Wirklich in Fahrt kam die Entwicklung in der klassischen Periode, und das insbesondere in einer Region, die als südliches Tiefland bezeichnet wird, mit dem Norden Guatemalas sowie Belize und dem Südosten Mexikos. Zwischen 250 und 900 nach Christus wuchs die Bevölkerung. Jetzt tauchten weitere Städte, große Bauwerke und Inschriften auf. Die Herrscher der berühmten Städte Tikal und Calakmul, deren Bevölkerung bei bis zu 120.000 Menschen gelegen haben dürfte, führten Kriege, erweiterten ihren politischen Einfluss und machten weit entfernte, wertvolle, prestigeträchtige Ressourcen auf eine Weise nutzbar, auf die viele unserer heutigen, oft recht umständlichen Verwaltungen stolz wären. Obwohl viele dieser urbanen Zentren auf Böden errichtet wurden, die sich besonders gut für den Maisanbau eigneten, gab es ein Problem. Der Jahresniederschlag in der Region konnte Schwankungen von bis zu 2000 Millimeter aufweisen. Zum Vergleich, am Greenwich Observatory in London wurde zwischen 1981 und 2010 ein durchschnittlicher Jahresniederschlag von 621 Millimetern gemessen. Und wegen der geologischen Verhältnisse war es oftmals schwierig, das kostbare Wasser aufzufangen und während der trockenen Monate zu speichern. Deshalb sind in Ausgrabungen aus den Seen der Region größere Dürreperioden zu erkennen. Und diese dürften nach allgemeiner Ansicht dazu geführt haben, dass das System am Ende der klassischen Periode, zwischen 800 und 900 nach Christus, im südlichen Tiefland in die Knie ging. Das Problem zu bewältigen war nicht mehr möglich, weil die großen Zentren und ihre politischen Klassen bereits zu weit gegangen waren. Sie hatten Bäume gefällt, um ihre Denkmäler zu errichten und ihren Mais auf ärmeren Böden angebaut, nachdem die fruchtbaren Gebiete ausgereizt waren. Da die Bevölkerung in der stark veränderten Landschaft kaum noch genügend Nahrung hatte, konnte man nichts mehr unternehmen. Die Menschen verloren das Vertrauen in ihre Eliten, die Bautätigkeit kam zum Stillstand, eine Hungersnot setzte ein und die klassische Bevölkerung verteilte sich über die Landschaft, um in einer trockeneren Umgebung ihren Lebensunterhalt zu sichern. Als spanische Entdecker wie der berüchtigte Hernán Cortés einige Jahrhunderte später auf die früheren Zentren stießen, hielten sie die Überreste nicht einmal für bedeutsam genug, um darüber zu berichten. Auf ihre Wiederentdeckung mussten die Ruinen bis zum 19. Jahrhundert mit seinen unermüdlichen amerikanischen Archäologen warten. So wird die klassische Geschichte von den klassischen Maya meist erzählt.